An Caroline Schmidt mit dem Don Carlos von Friedrich von Schiller. Kein Lebender und keine Lebende saß diesem Bild der süßen Sympathie und Freundschaft aufgestellt. Aus nicht vorhandenen Welten entlehnte es: Ich kannte dich noch nie, ein volles Herz und warme Phantasie. Wenn das, was ich für Schatten hier empfunden, in deinem Herzen mächtig widerklingt, aus deinem Auge schöne Tränen zwingt, wenn es in stillen, schwärmerischen Stunden in sanfter Rührung dich erweicht, so weißt du, was der Dichter dann empfunden, hätt er ein lebend Bild gefunden, das deinem, Caroline, gleicht.